Kundgabe 5729. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.07.1953. Ausnützen der Gnadenzeit vor dem Ende. Ihr könnet das Ende nicht mehr aufhalten, denn es ist die Zeit erfüllt, die Gott bestimmt hat seit Ewigkeit, im Wissen um euren Willen, der unaufhaltsam nach unten strebt und darum aufs Neue gebunden werden muss. Was der Einzelne noch tun kann, ist, sich selbst so zu gestalten, dass er nicht zu jenen gehört, die einer neuen Bannung zum Opfer fallen, und auch auf die Mitmenschen so einzuwirken, dass sie vor dem ärgsten Gericht bewahrt bleiben. Die Zeit ist erfüllt. Das bedeutet, dass der Tag des Endes, der Tag der Auflösung der materiellen Schöpfungen auf dieser Erde mit jeder Stunde zu erwarten ist, auch wenn euch Menschen keine Zeit angegeben ist, weil dieses Wissen nur eine heillose Verwirrung anrichten würde, aber niemandem etwas nützen würde. Doch es kommt, wie euch verkündet wurde. Und die letzten Tage vergehen wie ein Augenblick, denn sie sind nur das Ende dessen, was euch vorausgesagt wurde, lange Zeit zuvor. Es sind schon Tage des Gerichtes, und jeder erkennt dies, der offenen Auges um sich blickt. Doch was nun nur Einzelne betrifft, das wird sich auf alle Menschen erstrecken. Leid, Bedrängnis, Todesangst, Not und Verzweiflung. Jeder Mensch wird es erleben, denn die Kräfte der Hölle sind losgelassen und wüten und schüren, wo es noch etwas zu zerstören gibt. Und sie finden immer ihnen dienstbare Menschen, durch die sie Schaden anrichten können, in jeder Weise. Doch jeder Mensch kann sich Hilfe holen bei Gott. Jedem Menschen stehen gute geistige Kräfte zur Seite, die er nur anzurufen braucht, dass sie ihn schützen vor Gefahren für Leib und Seele. Wer sich Gott anvertraut und seinen Lichtboten, der kann voller Zuversicht dem Ende entgegensehen. Die Zeit ist erfüllt, die euch Menschen gegeben wurde zum Ausreifen eurer Seelen. Und der Tag des Endes ist festgesetzt seit Ewigkeit. Ihr aber wisset ihn nicht. Und ihr könnet daher auch jetzt noch euer Umgestaltungswerk in Angriff nehmen. Denn jede Stunde ist für euch von Nutzen, da ihr eure Gedanken nach oben wendet, da ihr die Verbindung herstellet mit der geistigen Welt, der ihr entstammet. Suchet nur, eure Gedanken zu lösen von der Welt. Lasset euch nicht von der Welt und ihren Gütern beherrschen, auf dass die Materie nicht euer Los wird für ewige Zeiten. Lasset eure Gedanken schweifen zur Höhe und suchet, diese Höhe zu ersteigen. Ihr könnet es, weil euch unzählige geistige Kräfte Hilfestellung bieten, weil sie euch tragen, so ihr sie darum bittet. Ihr könnet die Welt überwinden, wenn ihr es nur ernstlich wollet. Nützet jeden Tag, der euch noch beschieden ist, als ungewöhnliche Gnadengabe. Aber rechnet damit, dass ein jeder Tag auch der letzte sein kann für euch und dass euch nur noch ganz kurze Zeit trennet von dem Ende dieser Erde. Denn nicht nur Einzelnen, sondern allen Menschen ist das Ende beschieden, weil sich das Gesetz ewiger Ordnung erfüllet. Und dieses Gesetz gegeben ist seit Ewigkeit. Was ihr Menschen also als Aufschub ansehet, ist im Plan von Ewigkeit einbegriffen. Und es ist nur insofern als Verzögerung zu werten, dass die Menschen schon vor der Zeit den geistigen Tiefstand erreicht haben, der eine Auflösung der Erde zur Folge hat. Doch Gott ist barmherzig und er richtet nicht vor der Zeit. Er sucht in seiner Liebe immer noch Menschen zu retten und er verschenkt ungewöhnliche Gnadengaben, die zur Rettung beitragen sollen. Aber er geht von dem Tage des Gerichtes nicht ab und kündet es immer mahnender und warnender an. Doch er findet wenig Glauben und das Ende kommt immer näher. Und es wird die Menschheit überraschen, trotz aller Voraussagen seiner Seher und Propheten. Und nur wer glaubt, wird selig werden. Nur wer glaubet, bereitet sich vor, wenngleich er die Stunde nicht weiß, da der Herr kommen wird. Aber er erwartet sein Kommen und er harret aus bis zum Ende. Amen.